Erster Hiob sprach weiter. Er begann seine Rede. Zweiter Hiob sagte, ich wünschte, es wäre wie früher. Damals schützte Gott mich. Dritten Gottes Licht schien über mir. Ich ging im Dunkeln mit seinem Licht. Vierter, es war wie in meiner besten Zeit. Gott war mein Freund und half mir. Fünfter, der mächtige Gott war bei mir. Meine Kinder waren um mich herum. Sechster, ich hatte viel Milch. Öl floss wie Becher aus dem Felsen. Siebter, ich ging zum Stadttor. Dort setzte ich mich auf den Platz. Achter, wenn Kinder mich sahen, versteckten sie sich. Alte Männer standen auf. Neunter, wichtige Männer hörten auf zu reden. Sie legten die Hand auf den Mund. Zehnter, die Stimmen der wichtigen Leute wurden leise. Ihre Zungen klebten fest. Elfter, wer mich hörte, sprach gut über mich. Wer mich sah, bestätigte es. Zwölfter, ich half armen Menschen, die um Hilfe riefen. Ich half Waisen und Leuten ohne Helfer. Dreizehnte Menschen, die ich rettete, wünschten mir Gutes. Ich machte Witwen glücklich. Vierzehnter, ich lebte gerecht. Gerechtigkeit war wie meine Kleidung. Fünfzehnter, ich war wie ein Auge für Blinde. Ich war wie ein Fuß für Lahme. Sechzehnter, ich war wie ein Vater für die Armen. Ich half auch Fremden bei ihren Problemen. Siebzehnter, ich bestrafte böse Menschen. Ich nahm ihnen weg, was sie gestohlen hatten. Achtzehnter, ich dachte, ich werde in meinem Haus sterben. Ich werde sehr alt werden. Neunzehnter, meine Wurzeln waren immer am Wasser. Tau blieb auf meinen Ästen. Zwanzigster, mein Ansehen blieb immer stark. Meine Kraft wurde immer neu. 21. Die Leute hörten mir zu. Sie warteten und waren still, wenn ich sprach. 22. Wenn ich sprach, sagten sie nichts mehr. Meine Worte waren gut für sie. 23. Sie warteten auf meine Worte wie auf Regen. Sie waren sehr gespannt darauf. 24. Ich lächelte, wenn sie traurig waren. Sie machten mich nie traurig. 25. Ich ging gerne zu ihnen. Ich saß als Anführer da. Ich war wie ein König. Ich tröstete traurige Menschen.